Erst waren es 500, dann 35.000 und später über 100.000. Seit Anfang Juli einige hundert Frauen den Grenzübertritt nach Kolumbien erzwungen haben, fahren immer mehr Venezolanerinnen und Venezolaner zum Einkaufen in das Nachbarland. Denn zu Hause fehlt es an allem. An Bohnen, Zucker, Reis, Speiseöl, Kaffee, Toilettenpapier. In den Regalen stehen diese Waren längst nicht mehr. Auf dem Schwarzmarkt werden sie zu extrem teuren Preisen verkauft. Zunächst war die Grenze dicht, doch mittlerweile lässt sie der venezolanische Staatschef Nicolas Maduro kurzzeitig öffnen. Er will weitere Zuspitzungen vermeiden. Schließlich ist die Stimmung sehr angespannt. Etlichen Menschen fehlt es an allem. Sie hungern. Viele, die wie ich hier stehen, warten schon seit 5, 6 Uhr am Morgen. Bis jetzt konnten wir nichts kaufen. Mindestens 100 Personen hoffen wie diese Frau darauf, mit einer gefüllten Tasche nach Hause zu gehen. Fast jeden Tag stellt sie sich in die Schlange vor dem Supermarkt Luz in Chacao, einem etwas wohlhabenderen Viertel von Caracas. Um den Mangel zu überwinden, lässt die Regierung subventionierte Waren an die Läden liefern. So können die Bürgerinnen und Bürger das Nötigste zu bezahlbaren Preisen kaufen. Im Luz gibt es heute Klopapier, Speiseöl und Butter. Wer die Tüte erwerben will, muss einen Zettel mit einer Nummer samt Ausweis vorzeigen. So will man verhindern, dass Schwarzhändler mehrmals einkaufen und mit den Gütern Geschäfte machen. Ortswechsel. 10 U-Bahn-Stationen von Chacao entfernt liegt das Barrio 23 de Enero. Ein armes Viertel mit langer Geschichte. Seit Jahrzehnten ist die radikale Linke hier stark. Viele Hauswände zeigen die Gesichter von Che Guevara oder Simon Bolívar. Und natürlich das des ehemaligen Präsidenten Hugo Chávez. Viele hier unterstützen die bolivarianische Bewegung. So auch Luis Flores. Er kümmert sich um die Verteilung von Lebensmitteln. Eine Tüte mit Essen kostet 500 bis 600 Bolívar. Im Schwarzhandel muss man etwa 20.000 Bolívar zahlen. So wehren wir uns gegen den Krieg der Bachaqueros, der Schwarzhändler. 20.000 Bolívar, das sind rund 25 Euro, zwei Drittel des Monatslohns eines einfachen Beschäftigten. Durch die rasende Inflation sind auch andere Nahrungsmittel teurer geworden, etwa Obst und Gemüse. Doch Flores ist optimistisch, dass die Regierung das Problem in den Griff bekommt. Hinter der ganzen Misere, da ist sich der Mitfünfziger sicher, stehe ein Wirtschaftskrieg des US-Imperialismus und der Oligarchie. Davon ist auch Juan Contreras überzeugt. Früher hat er im Barrio bewaffnet gekämpft, heute ist der Sprecher der Coordinadora Simon Bolívar, einer landesweiten chavistischen Basisorganisation. Fragt man ihn nach den Gründen für die Ernährungskrise, spricht er von den Angriffen, denen die Linksregierung ausgesetzt sei. Vom Putsch im Jahr 2002, von internationalen Verschwörungen und den Lügen der bürgerlichen Medien. Dann kommt er auf die heutige Lage zu sprechen. Im ökonomischen Bereich, also mit Blick auf das Erdöl, sind die Preise gefallen, weil die USA durch das Fracking den weltweiten Markt überschwemmt haben. Das war zwar gegen Russland gerichtet und zielte darauf ab, dass Moskau die Preise senkt. Es hat uns aber direkt betroffen. Venezuela ist schließlich einer der wichtigsten Erdölproduzenten weltweit. Es sei dahingestellt, ob US-Erdölunternehmen tatsächlich an den niedrigen Preisen interessiert sind. Außer Zweifel steht jedoch, dass sich Venezuela komplett vom Export des schwarzen Goldes abhängig gemacht hat. Der Verfall des Preises in den letzten 3 Jahren trifft das Land schwer. Schließlich bezieht Venezuela 96% seiner Devisen durch den Verkauf von Erdöl. Mehr als vor der Regierungszeit der Chavisten. Alle Versuche, eine eigenständige Versorgung aufzubauen, sind gescheitert. Rafael Uzcategui von der Menschenrechtsorganisation Provea. Según cifras de los propios Die Regierung wollte damals vermeiden, wegen der fehlenden Nahrung kritisiert zu werden. Deshalb hat sie alles im Ausland eingekauft. Außerdem stellte sie für den Import von Lebensmitteln Dollars zu einem günstigeren Kurs zur Verfügung. Das führte zu immenser Korruption. Auch für landwirtschaftliche Produzenten wurde der Import rentabler als der Anbau in Venezuela selbst. Nach Regierungsangaben importiert Venezuela 80% dessen, was im Land verzehrt wird. Mit dem niedrigen Erdölpreis ist der bolivarianischen Revolution die wirtschaftliche Grundlage abhanden gekommen. Aktivist Contreras ist jedoch davon überzeugt, dass die heimischen Unternehmer für den Mangel verantwortlich sind. Diese würden bewusst Lebensmittel zurückhalten. Sie haben die Produktion heruntergefahren, die Einfuhr reduziert und die Dollars behalten, die sie vom venezolanischen Staat erhalten hatten. Sie haben ihre Pflicht nicht erfüllt und das führte dazu, dass die Regale in den Supermärkten leer sind. Das ist ein geplanter Krieg. Was aber ist mit den staatlichen Betrieben? Schließlich hat die Regierung einige Firmen übernommen, darunter auch solche, die Nahrungsmittel herstellen und verteilen. Ihnen fehlt ebenso das Material. Auch sie leiden unter der Inflation. Der Menschenrechtsaktivist Uzkatiki hält wenig von den Argumenten der Chavisten. Wir leben nun seit 17 Jahren unter einer Regierung mit einem sozialistischen Projekt. Es zeugt von wenig Intelligenz zu behaupten, die Wirtschaft funktioniere nur aufgrund der Sabotage des privaten Sektors nicht. Die Regierung hat selbst einige Initiativen ins Leben gerufen, die leider nicht erfolgreich waren. Der Grund ist die große Korruption, die nicht bestraft wird. Wachablösung im Mausoleum des ewigen Führers. Auf einem Hügel mitten in 23 de Enero thront das Quartel de la Montaña. Bewacht von 4 Soldatinnen und Soldaten liegen die Gebeine von Hugo Chavez in der Bergkaserne. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Seine uniformierten Beschützer ehren das Vaterland und skandieren alte Parolen. Chavez lebt, der Kampf geht weiter. Doch während in den Gemäuern der Kaserne ein Kult um den Unsterblichen zelebriert wird, rumort es in den Barrios. Nichts ist mehr, wie es war. Damals, als hohe Erdöleinnahmen ausgiebige Sozialprogramme für die Armen möglich machten. Uzkategi. All die Initiativen von Chavez zur Armutsverringerung sind erledigt. Innerhalb von 3 Jahren endete alles, was in den Jahren 2004 bis 2009 erfolgreich entwickelt wurde. Heute sind in Venezuela wieder genauso viele Menschen arm wie im Jahre 2000. Längst hat deshalb die Zustimmung zur chavistischen Regierung abgenommen. Selbst in den eigenen Reihen setzen einige auf ein Referendum über die Zukunft des Präsidenten Maduro. Auch in den Schlangen von Chacao hoffen viele auf einen Neuanfang. Wir wollen jemanden, der uns hilft, egal ob er von der Opposition oder von wo auch immer kommt, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Wir brauchen einfach jemanden, der dem Volk hilft.